Der Vorsitzende des Präsidiums der Obsten Volksversammlung der DVJK Kim Jong-nam richtete am 23. Mai ein Dankschreiben an den Präsidenten der Republik Äquatorial Guinea, Obiang Nguema Mubasogo. Er bedankte sich darin bei den Präsidenten der Regierung und dem Volk Äquatorial Guineas tief dafür, dass sie während seines Besuches in der freundschaftlichen Republik Äquatorial Guinea ihn und seine Begleitung freundlich empfangen und große Gastfreundschaft gewährt hatten. Er sei zufrieden damit, dass diesmaliger Besuch ein bedeutsamer Anlass dafür gewesen sei, das Verständnis und die Freundschaft zwischen den Völkern beider Länder zu vertiefen und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen weiter zu fördern. Kim Jong-nam wünschte dann der Regierung und dem Volk der freundschaftlichen Republik Äquatorial Guinea neue Fortschritte und Gedeihen und dem Präsidenten beste Gesundheit und viel Erfolg in seiner verantwortlichen Arbeit.